Nach den Meldungen der südkoreanischen Massenmedien wie der Nachrichtenagentur Yonhap News und der Internetzeitung Tongil News reagieren alle Bevölkerungskreise Südkoreas und auch die Auslandskoreaner höchst empört darauf, dass die Präsidentin Park Geun-hye ungeachtet der Kerzenkundgebungen der 1 Million Bürger nun auch die staatsanwaltschaftliche Untersuchung verweigert. Unter der Teilnahme des Führungsgremiums wie des Parteichefs und des höchsten Mitglieds sowie weiterer wichtigen Personen gründete die gemeinsame Demokratische Partei am 21. November in der Stadt Daejeon die Volksmarktbewegungsdirektion der Stadtparteikomitees Daejeon und Saesung für die Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye. Auch im Bezirk Nojulla wurde die christliche Aktion Jeonbuk für den Rücktritt des Park Geun-hye-Regimes gebildet, die 26 Organisationen umfasst. Am gleichen Tag versammelten sich in Seoul 12 Behindertenorganisationen wie Generalverband der Behindertenorganisationen und Generalverband der Zentren für unabhängiges Leben der Behinderten zu einer Kundgebung gegen die Präsidentin. Die Nationale Politische Versammlung der Studenten erklärte auf einer Veranstaltung zur Generalmobilmachung der Studenten, dass sie am 25. November in einen unbefristeten Schulstreik trete. Der Rat der christlichen Kirche warf am 22. November durch eine Erklärung der Machthaberin vor, die staatsanwaltschaftliche Untersuchung abgelehnt zu haben. 5 Literatenorganisationen, darunter die Gesellschaft der Literaten, die Romanschreibergesellschaft und die Schriftstellerversammlung, die im Literaturkreis den Fortschritt und den Konservatismus vertreten, veröffentlichten am 21. November gemeinsam eine politische Erklärung für den Rücktritt von Park Geun-hye. 151 koreanische Professoren von 84 Universitäten und Instituten in den USA unterstrichen in einer politischen Erklärung, dass man der Präsidentin als Gesetzesbrecherin auf keinen Fall zulassen darf, ihr Amt bis zum Ende auszuüben. Die Zeitung Gyeongsangshinmun kritisierte am 21. November in einem Artikel die Präsidentin wegen der Verweigerung der staatsanwaltschaftlichen Ermittlung. Die südkoreanische Online-Zeitung Jazu Shibo vom 21. November und die Online-Zeitung der USA Koreaner Minjok Tongxin vom 22. November brachten die Beiträge, in denen von der Präsidentin mit nur 4% Unterstützungsquote ein sofortiger Rücktritt verlangt wurde.